was ich fühle, die Liebe zu meinem Land. Ich bin ein Teil von dir, du hast mich in der Hand. Doch ich weiß, worauf ich spucke, das ist dieser Staat. Unsere Lieder werden verboten von der roten Saat. Zukunft sind, wollen sie uns bekehren. Wollen sie sagen, dass wir Nazis sind, wollen sie uns zerstören. Doch weil wir besser sind, geben wir niemals auf. Ich schäme mich nicht, ich schreis laut heraus. Ich liebe dich, doch der Staat, der hasst mich. Mein Vaterlohn, ich liebe dich, doch der Staat, der hasst mich. Ich liebe dich, doch der Staat, er hasst mich. Mein Vaterland, ich liebe dich.